Willkommen bei One App a Day. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Moin moin, servus und hallo und willkommen zur neuen One App a Day Folge. Heute mit einer iOS App, die definitiv nett ist und ein nettes Icon hat und definitiv auch nicht zu Unrecht als bestes App Store Spiel des Jahres 2014 ausgezeichnet wurde. Leider ist bei mir trotzdem nicht der Funke übergesprungen. Die Rede ist von Godus. Universal App, gratis, Sprache Englisch, Größe 89,1 MB, Version 1.12 liegt vor und es gibt In-App-Käufe, nämlich sogenannte Juwelen im Wert von 4,99 zu 99,99. Ich kann aber nicht sagen, ob man die irgendwann braucht oder nicht, weil soweit habe ich nicht gespielt und soweit werde ich auch nicht spielen. Ja. Ein Hinweis, Netzwerkverbindung ist zum Spielen erforderlich. Ich lese einmal kurz einen Teil der Beschreibung vor. Du stehst kurz davor, Gott zu spielen und über eine lebendige, atmende Welt zu herrschen. Das ist so einfach, wie es atemberaubend ist. Fühle wahre Macht in der schönsten, charmantesten und greifbarsten Welt, die du je in den Händen gehalten hast. Mit deinen Berührungen kannst du jeden Zentimeter der Landschaft formen und gestalten und sie so zu deinem einzigartigen Werk machen. Werde geliebt und verehrt von winzigen und ergebenen Anhängern. Sieh zu, wie sie in einer vollständig simulierten Welt leben, lernen und wachsen. Treibe das Wachstum deiner Zivilisation voran, während sie sich von ihrer Geburt in der Urzeit bis zu modernen Zeitaltern entwickelt. Wirke wundervoller Schönheit und Zerstörung, forme Flüsse und lasse Wälder wachsen oder wirf Meteore und lasse Brände wüten. Entdecke eine Vielzahl von Geheimnissen und Überraschungen, die auf und unter der Landschaft darauf warten, von dir gefunden zu werden. Führe deine Anhänger, wenn sie regelmäßig auf Reisen zu neuen, unbekannten Ländern gehen, wo große Belohnungen winken. Das ist definitiv, das war die Beschreibung. Das ist ein schönes Spiel. Das ist so eine Mischung aus Aufbau. Nein, das ist eigentlich im Prinzip ein Aufbau, Spiel, Aufbausimulation nennt man das wahrscheinlich. Ihr könnt das halt machen irgendwie, wenn ihr anfangt, ja, dann bewegen sich halt eure Leute darum, um zu gucken, wo sie ihre erste Siedlung bauen wollen, und wenn dann irgendwie der Weg nicht da ist, dann zieht ihr halt den Felsen einfach weg oder so. Ihr seid halt Gott. Das Spiel ist, die Grafik mag ich, den Sound mag ich und die Idee hinter dem Spiel mag ich auch. Wo ich so viel mag, kann ich euch eigentlich gar nicht so ganz genau sagen, warum es trotzdem nicht so meins ist. Vielleicht, weil ich denke, dass man zu viel Zeit darin versenkt. Oder weil auch Aufbausimulationen mir einfach nicht liegen. Ehrlich gesagt, kann ich euch das nicht beantworten. Auf jeden Fall ist es gratis und ihr macht definitiv trotzdem nichts verkehrt, wenn ihr euch das ladet. Was euch gefallen muss, muss ja nicht unbedingt mir gefallen, beziehungsweise ich kann ja auch ein Spiel vorstellen, was ich nicht mag, was aber trotzdem schön ist und wert ist, es vorgestellt zu werden. Ich sage danke fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.